Zur Gratulation zum gelungenen zweiten Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 gaben jüngst das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Daegu-san 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuze-Ideologie-Studiengruppe eine gemeinsame Erklärung ab. Darin betonten sie, der gelungene zweite Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 ermahnt den US-Imperialismus und ihre Anhänger, dass ihre Aggressionsmachenschaften gegen die TVRK bittere Folgen nach sich ziehen werden.